1 Familienalbum. Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung bla bla. Im Rücken die Ruinen von Europa. Die Glocken läuteten das Staatsbegräbnis ein, Mörder und Witwe ein Paar. Im Stechschritt hinter dem Sarg des hohen Kadavers die Räte. Heulend in schlecht bezahlter Trauer. Wer ist die Leiche im Leichenwagen? Um wen hört man viel schreien und klagen? Die Leiche ist eines Großen. Gebers von Almosen. Das Spalier der Bevölkerung. Werk seiner Staatskunst. Er war ein Mann, nahm alles nur von allen. Ich stoppte den Leichenzug, stemmte den Sarg mit dem Schwert auf, dabei brach die Klinge, mit dem stumpfen Rest gelang es und verteilte den toten Erzeuger. Fleisch und Fleisch gesellt sich gern. An die umstehenden Elendsgestalten. Die Trauer ging in Jubel über, der Jubel in Schmatzen. Auf dem leeren Sarg besprang der Mörder die Witwe. Soll ich dir hinaufhelfen, Onkel? Mach die Beine auf, Mama. Ich legte mich auf den Boden und hörte die Welt ihre Runden drehen im Gleichschritt der Verwesung. I'm good, Hamlet. Give me a cause for grief. Ah, the whole globe for real sorrow. Richard III, I, the prince-killing king, O my people, whatever done unto thee. Wie einen Buckel schlepp ich mein schweres Gehirn, zweiter Clown im kommunistischen Frühling. Something is rotten in this age of hope. Let's delve in earth and blow her at the moon. Hier kommt das Gespenst, das mich gemacht hat. Das Beil noch im Schädel. Du kannst deinen Hut aufbehalten. Ich weiß, dass du ein Loch zu viel hast. Ich wollte, meine Mutter hätte eines zu wenig gehabt, als du im Fleisch warst. Ich wäre mir erspart geblieben. Man sollte die Weiber zunähen, eine Welt ohne Mütter. Wir könnten einander in Ruhe abschlachten und mit einiger Zuversicht, wenn uns das Leben zu lang wird oder der Hals zu eng für unsere Schreie. Was willst du von mir? Hast du an einem Staatsbegräbnis nicht genug, alter Schnorrer? Hast du kein Blut an den Schuhen? Was geht mich deine Leiche an? Sei froh, dass der Henkel heraussteht. Vielleicht kommst du in den Himmel. Worauf wartest du? Die Hähne sind geschlachtet. Der Morgen findet nicht mehr statt. Soll ich, weil's Brauch ist, ein Stück Eisen stecken in das nächste Fleisch oder ins übernächste, mich dran zu halten, weil die Welt sich dreht? Herr, brich mir das Genick im Sturz von einer Bierbank. Auftritt Horatio, Mitwisser meiner Gedanken, die voll Blut sind, seit der Morgen verhängt ist mit dem leeren Himmel. Du kommst zu spät, mein Freund, für deine Gage. Kein Platz für dich in meinem Trauerspiel. Horatio, kennst du mich? Bist du mein Freund, Horatio? Wenn du mich kennst, wie kannst du mein Freund sein? Willst du den Polonius spielen, der bei seiner Tochter schlafen will, die reizende Ophelia? Sie kommt auf ihr Stichwort. Sieh, wie sie den Hintern schwenkt. Eine tragische Rolle. Horatio Polonius, ich wusste, dass du ein Schauspieler bist. Ich bin es auch. Ich spiele Hamlet. Dänemark ist ein Gefängnis. Zwischen uns wächst eine Wand. Sieh, was aus der Wand wächst. Exit Polonius. Meine Mutter ist Braut. Ihre Brüste ein Rosenbeet. Der Schoß die Schlangengrube. Hast du deinen Text verlernt, Mama? Ich souffliere. Wasch dir den Mord aus dem Gesicht, mein Prinz, und mach dem neuen Dänemark schöne Augen. Ich werde dich wieder zur Jungfrau machen, Mutter, damit dein König eine blutige Hochzeit hat. Der Mutterschoß ist keine Einbahnstraße. Jetzt binde ich dir die Hände auf den Rücken, weil mich ekelt vor deiner Umarmung mit deinem Brautschleier. Jetzt zerreiße ich das Brautkleid, jetzt musst du schreien. Jetzt beschmiere ich die Fetzen deines Brautkleids mit der Erde, die mein Vater geworden ist, mit den Fetzen dein Gesicht, dein Bauch, deine Brüste. Jetzt nehme ich dich, meine Mutter, in seiner, meines Vaters unsichtbaren Spur. Deinen Schrei ersticke ich mit meinen Lippen. Erkennst du die Frucht deines Leibes? Jetzt geh in deine Hochzeit, Hure. Breit in der dänischen Sonne, die auf Lebendige und Tote scheint. Ich will die Leiche in den Abtritt stopfen, dass der Palast erstickt in königlicher Scheiße. Dann lass mich dein Herz essen, Ophelia, das meine Tränen weint. Enormes Ruhm. Ophelia, ihr Herz ist eine Uhr. Aufgeschnittenen Pulsadern, die Frau mit der Überdosis, auf den Lippen Schnee, die Frau mit dem Kopf im Gasherd. Gestern habe ich aufgehört, mich zu töten. Ich bin allein mit meinen Brüsten, meinen Schenkeln, meinem Schoß.

mit meinem ungeteilten Selbst. Fernsehen, der tägliche Ekel. Am präparierten Geschwätz, am verordneten Frohsinn. Wie schreibt man Gemütlichkeit? Unseren täglichen Mord gib uns heute. Denn dein ist das Nichts. Ekel. An den Lügen, die geglaubt werden, von den Lügnern und niemandem sonst. Ekel. An den Lügen, die geglaubt werden. Ekel. Visagen der Macher gekerbt, vom Kampf um die Posten, Stimmen, Bankkonten. Ekel. Ein Sichelwagen, der von Pointen blitzt. Geh ich durch Straßen, Kaufhallen, Gesichter mit den Narben der Konsumschlacht, ohne Würde, ohne die Würde des Messers, des Schlagrings, der Faust. Die erniedrigten Leiber der Frauen, Hoffnung der Generationen, in Blut, Feigheit, Dummheit erstickt. Gelächter aus toten Bäuchen. Heil Coca-Cola. Ein Königreich für einen Mörder. Ich war Macbeth. Der König hatte mir sein drittes Kebsweib angeboten. Ich kannte jedes Muttermal auf ihrer Hüfte. Raskolnikow am Herzen, unter der einzigen Jacke, das Beil für den einzigen Schädel der Pfandleiherin. In der Einsamkeit der Flughäfen atme ich auf. Ich bin ein Privilegierter. Mein ist ein Privileg. Beschirmt mit Mauer, Stacheldraht, Gefängnis. Fotografie des Autors. Ich will nicht mehr essen, trinken, atmen, eine Frau lieben, einen Mann, ein Kind, ein Tier. Ich will nicht mehr sterben. Ich will nicht mehr töten. Zerreißung der Fotografie des Autors. Ich breche mein versiegeltes Fleisch auf. Ich will in meinen Adern wohnen. Im Mark meiner Knochen, im Labyrinth meines Schädels. Ich ziehe mich zurück in meine Eingeweide. Ich nehme Platz in meiner Scheiße, meinem Blut. Irgendwo werden Leiber zerbrochen, damit ich wohnen kann in meiner Scheiße. Irgendwo werden Leiber geöffnet, damit ich allein sein kann mit meinem Blut. Meine Gedanken sind Wunden in meinem Gehirn. Mein Gehirn ist eine Narbe. Ich will eine Maschine sein, Arme zu greifen, Beine zu gehen, kein Schmerz, kein Gedanke. evidenten Beweis für den Radikalismus der deutschen Bildschirme schwarz, Blut aus dem Kühlschrank, drei nackte Frauen, Marx, Lenin, Mao, sprechen gleichzeitig jeder in seiner Sprache den Text. Es gilt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Hamlet, Darsteller, legt Kostüm und Maske an. Franzosenbeine projektierten und steuern. Arme Hunde, man will euch wie Menschen behandeln. Hamlet, der Däne, Prinz und Wurmfraß stolpernd, von Loch zu Loch aufs letzte Loch zu, lustlos. Im Rücken das Gespenst, das ihn gemacht hat. Grün wie Ophelias Fleisch im Wochenbett und knapp vorm dritten Hahnenschrei zerreißt ein Narr das Schellenkleid des Philosophen. Kriecht ein beleibter Bluthund in den Panzer. Tritt in die Rüstung, spaltet mit dem Beil die Köpfe von Marx, Lenin, Mao, Schnee, Eiszeit. 5. Wildharrend in der furchtbaren Rüstung. Jahrtausende. Tiefsee, Ophelia im Rollstuhl. Fische, Trümmer, Leichen und Leichenteile treiben vorbei. Während zwei Männer in Arztkitteln sie und den Rollstuhl von unten nach oben in Mullbinden schnüren. Hier spricht Elektra. Im Herzen der Finsternis. Unter der Sonne der Folter. An die Metropolen der Welt. Im Namen der Opfer. In tödliches Gift. Ich nehme die Welt zurück, die ich geboren habe. Ich ersticke die Welt, die ich geboren habe, zwischen meinen Schenkeln. Ich begrabe sie in meiner Scham. Durch eure Schlafzimmer geht, werdet ihr die Wahrheit wissen. Männer ab. Ophelia bleibt auf der Bühne, reglos in der weißen Verpackung.